Dank technischer Innovationen, von denen Pfeil und Bogen zu den wichtigsten gehörten, konnten sich die Menschen an den neuen Wald anpassen. Jene Tierarten dagegen, denen wie Mammuts oder Wollnashörnern die Option der kulturellen Anpassung nicht zur Verfügung stand, mussten abwandern oder starben aus. Einmal gemachte Erfindungen, dazu zählen auch Rituale, Zeremonien und Feste, Geschichten und Mythen, entwickeln sich weiter, differenzieren sich, werden komplexer, verschmelzen miteinander, entfalten Eigendynamiken, verselbstständigen sich, können auch den Funktions- und Bedeutungskontext wechseln. Pfeil und Bogen, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dienen heute dem Sport, der Meditation oder allegorisch noch dem Gott Amor als Waffe der Liebe. Nicht weniges gerät auch in Vergessenheit oder geht verloren. Zufall ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Wollen wir Menschen verstehen, müssen wir beides einbeziehen. Unsere Natur und unsere Kultur, sowie deren jeweilige Interaktion. Wir sind nicht, wie es früher mitunter behauptet wurde, biologisch determiniert. Trotzdem prägt unsere evolutionär erworbene psychologische Grundausstattung unsere Intuitionen, unser Bauchgefühl, überhaupt die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen und interpretieren. Selbstverständlich gibt es individuelle Unterschiede und verschiedene kulturelle Manifestationen. Und meist ist der Einfluss der Kultur bedeutend zwingender. Die Religion ist das beste Beispiel. Wir sehen heute weltweit ein riesiges Spektrum, von totalen Atheisten hin zu den obskursten Glaubensvorstellungen, von den kodifizierten Weltreligionen bis zum gänzlich unverbindlichen, höchst individuellen Potpourri moderner Spiritualität. Trotzdem teilen alle Menschen ein Substrat für solche Dinge, so wie sie auch alle ein Substrat für andere irrationale Dinge wie Musik oder Tanz besitzen. Es sind die kulturellen Rahmenbedingungen und sozialen Prägungen, die individuellen Talente, aber auch Schicksalsschläge, von denen es abhängt, wie dieses Substrat zur Ausprägung kommt oder auch nicht. Mitunter sucht es auf gänzlich rationale Weise Befriedigung in nicht-religiösen Betätigungsfeldern, wie etwa der Archäologie, die auch nach verborgenen Reichen und letzten Geheimnissen forscht.